Herr Blümchen, was haben Sie da abgestellt? Das ist die Tonne mit dem Spendengeld. Schauen Sie doch einfach mal hinein. So voll, wie viel mag das wohl sein? Frau Kolumna, ich hab schon mal gezählt. Es ist nicht mehr viel, was da noch fehlt. Doch auch das wird noch zu schaffen sein. Drum stimmen wir beide fröhlich ein. Das ist ein Grund zur Freude. Und nicht nur für uns beide. Da ist jedes Tier sehr froh. Denn wir retten unseren Zoo. Das ist ein Grund zur Freude. Und nicht nur für uns beide. Da ist jedes Tier sehr froh. Denn wir retten unseren Zoo. Ist das nicht toll, Frau Kolumna, was da zusammengekommen ist? Ich kann nur sagen, sensationell! Da wollen wir nicht nur singen, wollen auch das Tanzbein schwingen. Darf ich bitten, Madame? Aber sicher, Monsieur! Und von mir kommt ein lautes Terrain! Jetzt seien Sie doch mal so nett und folgen Sie mir aufs Parkett. Da drehen wir uns ganz adrett in unserem kleinen Menuett. Hoho! Sensation. Eine fabelhafte Riesensensation.